die Zeit vergeht. Mit der Zeit gelebt. Ein kurzer Ruf aus der Ferne. Ein letzter Blick in die Sterne. Ich blicke hoch zum Himmel in der Nacht und denke mir, was habe ich da bloß gemacht? Die Zeit, sie rast von Nacht wieder zu Tag. Beim nächsten Stundenschlag kommt mein Blut wieder in Fahrt. Mein Zeitgefühl bleibt verloren, das ist hart. Diese Stoppuhr kennt keinen Neustart. Die Zeigerinnen wie gejagt, der Gedanke, der mich plagt. Alles läuft im Zeitplan, doch ich habe mich verplant. Die Zeit vergeht. Mit der Zeit gelebt. Ein kurzer Ruf aus der Ferne. Ein letzter Blick in die Sterne. Die Sterne redet, doch ich stell mich heute taub. Die Zeit, die meine Energie langsam aufbraucht. Du hast Termine, während ich den ruhigen schiebe. Man rutscht so schnell auf die schiefe Schiene. Doch ich genieße eine kleine Brise von dem Wind, der mir um die Ohren weht. Du kommst grad pünktlich, ich komm lieber zu spät. Auch wenn der Zeiger auf der Uhr sich nicht mehr dreht. Es vergehen die Sekunden, bis die nächste Stunde schlägt. Und ich schwöre vom Tod. Alle fragen sich wieso. Ich kann dir sagen, sterben muss halt jeder, wenn der Tod dich schultert, weil die Zeit vergangen ist. Deswegen ist es auch gewiss, dass es jeden einmal trifft. Also spielt euch nicht so auf mit all eurem Mist, den keiner braucht, den keiner will. Schließ deine Augen und bleib dann einfach still. Die Zeit vergeht. Mit der Zeit gelebt.